Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem japanischen Comic-Podcast oder so. Nee, und... Konnichiwa! Konnichiwa! ja, herzlich willkommen. Wir machen auch mit beim Japanuary, der großen Aktion von unter anderem Schön-Nerd-Denken initiiert und noch ganz vielen anderen. Es sind fast 100 Projekte und Menschen und keine Ahnung, die hier dran teilnehmen. Ganz tolle Sache. 8 Filme im Januar gucken und besprechen und veröffentlichen und alles ganz toll finden. Und das ist unsere erste Sendung heute. Ich bin der Steffen und bei mir ist die Kati. Hallo. Hallo. Und auch wir haben uns 8 Filme ausgesucht. Die Liste gibt's in den Shownotes oder auch zu finden bei Letterboxd. Einfach mal nach Nerd Nerd Nerd suchen, da findet ihr unsere Liste. Da könnt ihr mal drauf gucken. Wird ständig aktualisiert. Also wir versuchen, die Filme nach und nach zu gucken und die Liste auch nach und nach in die Reihenfolge zu bringen, wie wir die Filme geschaut haben. Das kann sich noch ändern. Also ich habe da 8 Filme draufgepackt und wild. Und die gucken wir jetzt in der Reihenfolge, wie Kati die aussucht. Genau. Damit ich auch was aussuchen darf. Genau, aber ich habe die Filme schon ausgesucht, da suchst du die Reihenfolge aus. Genau, ja, wenn du mich die Filme hättest aussuchen lassen, wären wir nicht auf 8 gekommen, glaube ich. Nee, so auf einen, du kennst, glaube ich, so einen japanischen. Welchen japanischen Film kennst du? Erinnerungen an Mani. Oh Gott. Chihiros Reise ins Zauberland. 2. Prinzessin Mononoke. Okay, also Ghibli. Okay. Entschuldigung. Ghiblis haben wir auch mit dabei, aber vielleicht auch nicht die ihr erwarten würdet, sagen wir es mal so. Wir haben gar nicht so viel Zeit für die Sendung eingeplant, weil es werden ja 8 Stück diesen Monat, also nicht wie ihr es gewohnt seid an den Sonntagen, sondern über den Monat verteilt immer mal wieder, auch nicht immer fest, sondern eher so, wie wir Zeit und Lust haben, Sendungen eben zu veröffentlichen. Plan ist so 2 pro Woche. Mhm. Genau. Und wir haben eben unseren ersten Film beendet und das war Summer Wars. Jawohl, ja, das war's und das war sehr schön. Das war sehr interessant. Im Hintergrund ist auf Twitter gerade schon ein Streit losgebrannt, auf den wir gleich auch eingehen werden. Ich kann ja nicht twittern, während ich einen Film gucke. Ich hab's auch nur eben überflogen mit einem Blick, aber ich denke, das ist ein Kritikpunkt, den der Film sich durchaus gefallen lassen muss. Mhm. Ist ein Film, den ich schon länger sehen wollte, seitdem ich weiß, dass es ihn gibt, eben auch aus diesem einen Kritikpunkt heraus, weil er mich auch sofort vom Trailer her daran erinnert hat. Möchtest du mal ganz grob die Handlung zusammenfassen? Ganz grob die Handlung. Also sehr grob. Sehr grob. Es spielt in Japan. Es gibt seit einiger Zeit eine Technologie, Virtual Life, die es ermöglicht, dass Leute damit ihren Avataren interagieren auf jeder erdenklichen Ebene. Und einer, der dafür unter anderem programmieren darf und auch so ein bisschen kleine Adminrechte hat, wird von einer Mitschülerin oder ähnlichem gebeten, ihr bei einem kleinen Ausflug zu helfen, als so eine Art Sommerjob irgendwie, und sie zu begleiten, zu ihrer Familie aufs Land. Das tut er auch, was er nicht wusste, ist, dass sie vorhatte, ihn da als ihren Verlobten auszugeben, um von ihrer Großmutter, Urgroßmutter ist es, glaube ich, Urgroßmutter, einen schönen Kimono zu bekommen. Mhm. Das trifft sehr gut, ja. Ja, er ist davon völlig übermannt. Die Urgroßmutter ist aber total cool. Also Granny ist so die zentrale Figur dieser Familie. Ganz viele Kinder, ich habe nicht mitzählen können, wie viele Söhne und Töchter, viele, die alle sich um Granny versammeln, weil der 90. Geburtstag bevorsteht. Witzigerweise, 90. Geburtstag, muss ich immer an Dinner for One denken. Ja, es passt mir auch gerade. Miss Sophie, ist es nicht? Because I trage diese wunderbare Rüschekleid. Genau. Und während alle dort sind, bekommt Kenji, heißt er, der Junge, der diesen Ferienjob angenommen hat, nachts eine Nachricht, einen Zahlencode, und man erfährt vorher, dass er ein Mathe-Genie ist, und er knackt diesen Zahlencode und schickt es zurück und es kommt so ein Dankeschön und so, und am nächsten Tag muss er feststellen, dass das Internet gehackt wurde und wahrscheinlich mit dem Code, den er da entschlüsselt hat. Genau. Und es bricht alles zusammen, ganz, ganz viele Sachen, die über dieses OS, so heißt diese Virtual Reality, gelaufen sind, brechen zusammen und großes Chaos, er wird verhaftet, er wird wieder freigelassen, weil sie ihn gar nicht ins Gefängnis bringen können, weil die Straßen verstopft sind. Und dann stirbt Granny, weil sie A, schon ein schwaches Herz hatte und B, die Überwachung ihrer Herzfunktion etc. über dieses OS-Netzwerk lief, und das hat halt nicht mehr angeschlagen. Also das ist, die haben da so eine Zwischenlösung geschafft, um das zu retten, aber es waren ganz viele Accounts immer noch gehackt. Und Kenji und ein Junge, Kazuma, aus der Familie, genau. Junge Mädchen. Es ist am Anfang gar nicht so deutlich. Ich hätte mir, also es kommt hinterher raus, er ist ein Junge. Mhm. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, es wäre ein Mädchen geblieben. Ja. Hm. Ist auch sehr androgyn dargestellt, muss man sagen. Also es stimmt. Ist, man was kann, vielleicht auch Absicht ist. Ja. Was vielleicht auch Absicht ist. Die beiden versuchen eben diesen fiesen Avatar, der alle anderen gehackt hat, zu stoppen. Love Machine. Und es stellt sich raus, Love Machine wurde programmiert von dem schwarzen Schaf der Familie, ein Onkel, der verspätet auftaucht bei dieser Familienfeier. Der auch nicht leiblich dazugehört, der mal irgendwann adoptiert worden ist. Genau, also ist wohl der leibliche Sohn des verstorbenen Mannes von Granny. Genau, des ersten. Aber eben nicht Grannys leiblicher Sohn. Genau. Und, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ein bisschen komplizierter und so. Jedenfalls, Big Reveal. Also wir haben es gerade noch gelesen, Wabiske. So heißt der Onkel, ist derjenige, der Love Machine programmiert hat. Und sind natürlich alle erstmal ein bisschen pissig. Genau, wir haben nicht viel Zeit. Und jedenfalls läuft es aber darauf hinaus, nachdem Granny jetzt tot ist, dass irgendwie aufgrund eines Briefes, den sie hinterlassen hat und einer tollen Ansprache und so, alle irgendwann doch dazu übergehen, statt die klassischen Trauerfeiertage abzuhalten, erstmal Love Machine zu besiegen. Und das gelingt ihnen dann auch in einer gemeinsamen Aktion mithilfe von Mathe-Codes knacken und coolen Kampf-Avatar spielen und riesige Server auffahren und genau. Das hast du nicht gesehen. Und alles möglich. Also es wird zum Ende her dann doch sehr sehr überdreht, aber auch sehr witzig und sehr sehr liebevoll dabei. Ja. Und das kann man, glaube ich, dieser ganzen Geschichte auch zugutehalten. Das ist sehr liebevoll. Die Figuren sind sehr verschroben, zum Teil sehr skurril. Das ist so eine große, riesige Familie, wo wirklich durch die Bank weg jeder Typ vertreten ist. Total divers. Also du hast so diesen einen Onkel, der so ganz laut und herrisch ist und so weiter. Und immer die alten Geschichten aus dem Krieg erzählt, wie damals die Familie mit viel zu wenig Leuten, aber doch das Tal verteilt. Also die Familie hat eben eine alte Tradition noch irgendwie zu Samurai-Zeiten und hat aber jetzt nicht mehr so viel Einfluss und das kränkt auch die Oma am Anfang noch so ein bisschen, die Oma, weil die eben so eine lange Tradition haben und man hat so ein bisschen das Gefühl, dieser Kämpfergeist steckt in dieser Familie Ueda noch so ein Stück weit drin. Mhm. Die haben wohl noch irgendwie Baseball-Team haben sie wohl noch, wo auch drei der Onkel irgendwie spielen, habe ich mitgezählt. Das ist so eine Parallelhandlung, die so ein bisschen nebenher läuft. Aber so obwohl der Film eigentlich anfängt in so einer bonbonbunten Cyberwelt, ist das eigentlich ein Film über eine Familie. Es ist ein totaler Familienfilm. Ist total schön. Auch Wabiske, also der Laufmaschinen programmiert hat, hat das hauptsächlich gemacht, um es verkaufen zu können, um der Familie wieder zu Reichtum zu verhelfen. Genau. Also jetzt auch nicht, weil er irgendwie Machtansprüche oder irgendwas hatte, sondern das war halt das, was er konnte und war halt nicht so clever, aber sei es drum. Mein Ansatzpunkt damals für den Film, und das war vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich ihn immer sehen wollte, weil war auch so dieser erste Trailer, der eigentlich erstmal so von dieser Familiengeschichte gar nicht so viel gezeigt hat, sondern erstmal so diese Oswald gezeigt hat, über die alles läuft in dieser Welt. Also die ganze Wirtschaft, man kann Grundstücke kaufen, Bankgeschäfte machen, Videospiele spielen, sich verabreden, international mit Leuten chatten und so weiter und so fort. Das ist im Grunde genommen, also das, was Second Life mal hätte werden sollen. Und das war so der Fokus dieser Trailer, die ich am Anfang gesehen habe und dachte, okay, dann wird dann auch der Großteil dieses Films da spielen. Und ja, dieser erste Trailer hat mich damals, also ohne großartig mit dem Film und noch mit dem, was der Film behandelt, sofort an Digimon erinnert. Einfach weil du hast so diese Cyberfiguren, diese Avatare, die sehen alle schon sehr niedlich und sehr japanisch eben aus und dann auch so dieser Kampf dieser Figuren gegeneinander und auch gegen ein großes Cybermonster, was dann am Ende des Filmes ja auch immer größer wird und dunkler und böser wird. Das ist schon sehr wie Digimon und das war auch die Diskussion, die gerade eben im Hintergrund bei Twitter aufgetreten ist. Na, im Grunde genommen sind das die ersten beiden Digimon-Filme, nur nochmal mit einer besseren Story aufgebaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das stimmt. Also da sind zum Teil viele, viele Plotpunkte drin, also auch so dieses Kinder zusammensuchen und denen so die Glaubenskraft und so zusammenzusuchen. Das passiert am Ende auch, dass dann so die Avatare zusammengesammelt werden und so weiter und so fort, um dieses Monster, dieses Love Machine Avatar-Monster dann eben zu besiegen und so weiter und so fort. Da sind dicke Versatzstücke drin aus dem Digimon-Film und ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob es, weiß ich nicht, Lazy Writing gewesen ist. Ist auch vollkommen dahingestellt. Ich finde, Summer Wars macht das um einiges besser, einfach weil, und das ist ja auch der Witz an der Geschichte, diese Story spielt ja auch irgendwie, Izzy ist tatsächlich auch irgendwie im Urlaub auf dem Land. Ah. Auch das Setting ist ähnlich. Also das ist ja der Witz an der Nummer, ne? Ja. Aber Summer Wars macht es insofern besser, weil es so ein Konflikt zwischen Moderne und Tradition eben auch hat. So eine 4-5-Generationen-Familie, die halt noch sehr stark mit Tradition behaftet ist. Also man sieht irgendwann im Laufe des Films, wo es dann ein bisschen katastrophaler wird und die das Haus verlassen wollen, so einen alten Samurai-Film, den die noch retten möchten. So, das ist aber noch unheimlich viel Tradition. Der wird Hanna Fuda gespielt. Ja. Ein ganz, ganz altes, klassisches Kartenspiel aus Japan, was später auch zur Lösung des Films beiträgt. So, das sind einfach noch sehr traditionelle Werte, auch dieses Familienfest, was zum 90. Geburtstag gefeiert wird, wo dann wirklich an einem ganz langen Tisch alle Generationen zusammensitzen und feiern und essen und sich auch nach langer Zeit wieder treffen. Das ist so dieser traditionelle Bereich. Und dieses moderne Ding, also dass diese ganze Infrastruktur zusammenbricht und eigentlich im Grunde genommen niemand mehr wirklich arbeitsfähig ist und überlebensfähig ist ein Stück weit, weil nicht nur das Internet übernommen worden ist, sondern auch irgendwie Millionen, Milliarden von Accounts nicht mehr benutzbar sind und damit eben auch Leute nicht mehr Kontakt aufnehmen können. Du hast gerade angesprochen, der Arzt, der nicht mehr die Vitalfunktion der Oma überwachen konnte über Sandy. Das ist ein Aspekt, also er sagt dann irgendwann, vielleicht war es auch einfach mal ihre Zeit. Ja. So, und das ist so eine Frage, so eine Grundsatzdiskussion, die wir uns, oder der wir uns noch nicht ausreichend gestellt haben, weil so weit sind wir noch nicht. Die Funktion, Vitalsysteme übers Handy überprüfen zu lassen, gibt es, wird aber noch nicht so flächendeckend genutzt, wie es verfügbar wäre, einfach weil wir noch sehr misstrauisch sind. Und in dieser Welt, die ungefähr auch, also das ist, ich glaube, Granny ist irgendwie 1920 geboren, sie wird 90, also das ist irgendwo in den 2010er Jahren angelegt. Man nennt das so 20 Minuten in der Zukunft. Das ist ein What-If-Szenario, aber es ist eben nicht so weit von uns weg, glaube ich. Nee, ist es nicht. Also ich fand es auch sehr, sehr spannend, weil es an vielen Stellen den Ist-Zustand schon spiegelt und nur an wenigen Stellen darüber hinausgeht. Und an vielen Stellen ist es auch einfach witzig dargestellt. Also ich liebe es, wie die Onkels alle irgendwie zusammenspielen. Also der eine ist irgendwie beim Militär und streng geheim, was er in einem total schönen, so mit dem Lächeln, naja, sorry, that's classified. Genau. Ganz niedlich macht der andere, baut irgendwelche Riesencomputer, mit denen er dann da ankommt und lauter so Zeugs. Und sie sind aber sehr in dieser Familie verwurzelt auch und das auch im positiven Sinne. Deswegen versucht ja auch Wabiske da wieder reinzukommen. Ja. So ein bisschen, was ja schon was Wertiges ist, diese Familie. Und ich fand es auch schön tatsächlich, dieses, als er sagte, vielleicht war es einfach ihre Zeit, das ist sowas, was heutzutage so ein bisschen verlernt wurde. Das, wir sind sterblich und irgendwann kommt unsere Zeit und die Frau ist 90, das ist ein stolzes Alter. Denke ich auch. Und sie hatte ein gutes Leben bis dahin, sie war nicht gebrechlich, sie war klar bei Verstand, sie hat ihre Familie noch unter Kontrolle gehabt und war volle Kanne. Und hat sich total gefreut und das war auch so ein bisschen der Auftakt, warum das Mädel, ich habe ihren Namen, Natsuki. Natsuki, den Kenji überhaupt eingesammelt hat, weil sie die Nachricht hatte, ihrer Urgroßmutter geht's nicht gut und sie sagte, du darfst nicht sterben, bevor ich dir nicht meinen tollen Freund vorgestellt habe. Und jetzt musste sie natürlich einen Freund anschleppen, weil sie keinen hatte. Ja. Und genau das macht sie eben an der Stelle. Und das war so der Auftakt dafür, warum Kenji überhaupt mit musste dorthin. Ich finde es besonders schön, dass man, also selbst so ganz kleine Figuren, dass man denen noch irgendwie einen Charakter und eine Eigenschaft gibt, obwohl es so viele sind. Manche kommen nur so ein, zwei Mal vor. Natsuki ist am Anfang so ein bisschen Plot-Device, um das Ganze überhaupt erstmal anzubringen. Kenji ist so ein bisschen so der schüchterne Stubenhocker, auch so das Gegenteil von dieser großen Familie. Ja. Du hast am Anfang gesagt, als er dann da sitzt und so ganz schüchtern da sitzt, so das würde dich ein bisschen an mich erinnern, weil ich auch so überfordert war von deinem ganzen Freundeskreis am Anfang. Ja. Weil das so viele, viele Leute sind, auch von der Familie, die ich jetzt ein paar Mal kennenlernen durfte und das mich am Anfang auch sehr überfordert. So viel Familie, also Kadis Familie ist relativ verhältnismäßig groß. Ja, und halt auch alle auf einmal. Ne? Also das ist eine Situation, ich konnte gut mit ihm mitfühlen. Er wächst aber in der ganzen Situation. Man gibt aber auch Natsuki so ein bisschen so eine kleine Charakterentwicklung, weil sie stellt ihn irgendwann vor, also Kenji eben, ja, er war ein Jahr in Amerika und macht dies gemacht, dies gemacht und irgendwann kommt dann eben der Onkel rein, der tatsächlich in Amerika gewesen ist und sie war wohl mal so ein bisschen in ihn verliebt, in ihren Onkel. Und also sie hat da schon einen Charakter und auch so Eigenschaften, die schämt sich natürlich auch sehr dafür, weil was irgendwas sehr seltsam ist, ist auch und also sie hat da schon ein Motiv, ihn auch mit dieser Geschichte vorzustellen. und kommt damit auch, es kommt natürlich sofort raus, ne? Mhm. Also spätestens als Kenji dann eben als dieser Verbrecher dargestellt wird, merken sie an dieser Geschichte ist irgendwas faul, wir haben nachgeguckt, der war nie in Amerika, bla bla bla bla bla, so, ne, und aber er muss sich dann aus seinen Sporen verdienen, sie muss sich das Vertrauen zurückgewinnen, also es ist also eine. Und es ist witzigerweise, obwohl er der Hacker ist, ist es nicht er, der hinterher die Tatkräfte, sondern es ist eben Natsuki. Das muss man noch erwähnen, weil sie nämlich diejenige ist, die Hanafuda spielen kann, was Kenji ja beweist, was er nicht kann, weil er verliert gegen die Großmutter. Ne? Richtig, genau. Es ist echt schön, dass sie diesen Part auch kriegt. Ich meine, Kenji kriegt auch nochmal seinen Part und auch Kazuma bekommt zweimal sogar den Part, Held des Tages zu sein. Das ist echt schön gemacht. Und was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall zum Anfang, zu dieser Einstiegsszene, wo Oz vorgestellt wird, mit so einer Stimme aus dem Off, die erklärt, was alles möglich ist und aus, man kann sich sein Avatar aussuchen und dieses und jenes und bla bla bla und so. Es hat mich gleichzeitig an zwei Dinge erinnert. Zum einen dachte ich, boah, das sieht aus wie die bunte Welt von Mabel in Gravity Falls. Gravity Falls. Und wirkte in der Beschreibung auf mich auch so dieses, hier ist alles nett, hier ist alles schön, hier ist alles freundlich, du bist hier total glücklich. Das ist ja das Heilsversprechen des Internets, ne? Genau, und es klang für mich ganz arg nach dieser Welt, in die Mabel flüchtet, als sie droht, zurückgelassen zu werden von ihrem Bruder, von Dipper, der dann auf irgendeine Superschule gehen will. Und das Zweite, wo es mich parallel dran erinnert hat, ist eine Roman-Quadrologie von Ted Williams, nämlich die Otherland-Saga, in der auch genau das stattfindet. Es gibt die Menschen noch nach wie vor, die leben überall, die haben überall Internet und treffen sich für alles, sei es für Bildung, sei es für Geschäfte, sei es für sonst was, in einer virtuellen Realität. Nur, dass die bei Ted Williams von vornherein schon ein bisschen düsterer und gruseliger ist. Also ein bisschen wie Ready Player One. Da ich Ready Player One nicht kenne, nicht gut genug kenne, kann ich das nicht. Das ist ziemlich exakt das. Also das halt auch, wird demnächst auch verfilmt von Spielberg. Ist auch, Menschen treffen sich in virtuellen Welten, um dann eben da in der Popkultur zu frönen, Abenteuer zu erleben. Witzigerweise gibt es so etwas wie Oz im Moment tatsächlich, das ist Second Life, hatte ich eben schon mal angesprochen. Das war irgendwann tatsächlich dann vom Fenster weg, weil sich es doch nicht mehr rentiert hat. Es gibt aktuell eine Anwendung namens VR-Chat. Und wenn man sich das mal anguckt im Internet, bei YouTube oder sowas, was vor kurzem erst entdeckt. Das ist total schräg und kommt dem, was zumindest auf dieser virtuellen Kommunikationsebene, was VR-Chat bietet, dem, was Ost da macht im Film, relativ nah. Es ist sehr viel wilder, sehr viel ungezügelter und überhaupt nicht reguliert, weil das einfach nur Leute sind, die einfach irgendeinen Scheiß machen in virtuellen Umgebungen. Aber ich denke, wir befinden uns ziemlich stark auf dem Weg dahin, dass wir irgendwann so eine Welt wie Oz tatsächlich bekommen. Gut, unsere Zeit, die wir für diese Sendung eingeplant haben, neigt sich dem Ende zu, denn wenn ihr hier 4 Folgen mehr bekommt diesen Monat, dann wollen wir das ein bisschen kürzer halten. Es hätte noch zigtausend Sachen gegeben, über die es sich zu sprechen. Und der Animationsstil ist wunderbar, knallebunt. Es ist wunderschön. Wunderschön, helle Farben. Sehr, also selbst in den düstersten Szenen ist es noch wunderschön hell und toll. Musikalisch ist es ein bisschen laut, haben wir festgestellt. Ja. Und manchmal auch ein bisschen zu modern für meinen Geschmack. Aber auch das ist eine Diskussion, die wir jetzt vielleicht nicht mehr schaffen. Das ist tatsächlich die Länge, die wir für diese Filmbesprechung angepeilt haben. Wenn es mal ein paar Minuten länger wird, ist es nicht schlimm. Aber Bei Summer Wars auf jeden Fall anmerken möchte, was ich sehr schön finde, ist, dass diese Familiengeschichte vor allem immer wieder auch mit witzigen Momenten, die wirklich witzig sind, so einen schönen Comic Relief reinbringt, da wo diese ganzen Familienkrisen und Streitereien, die auch da sind und ähnliches, und auch die Bedrohung natürlich durch diese Übernahme von Oz, mehr oder weniger, die ihr Laufmaschinen da vollzieht. Das wird immer wieder aufgehalten durch irgendwelche witzigen Momente, wenn Kenji zufällig am Bad vorbeikommt und da nackte Menschen rausspringen und er völlig überfordert ist und so. Es ist einfach schön gemacht, wirklich. Es macht richtig Spaß, es ist gute Unterhaltung. Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!